Politiker drücken beide Augen zu. Sie wollen nur mehr Geld und ihre Ruhe. Die Hafenstraße brennt. Die Hafenstraße brennt. Die Hafenstraße brennt. Die Hafenstraße brennt. Licht an Loh. Vater stand auf dem linken Auge blind. Unsere Proteste fallen ungehört im Wind. Wir wollen nicht länger mit Druck und Terror leben. Breite Licht, die Hafenstraße wird es zu entgeben. Die Hafenstraße brennt. Die Hafenstraße brennt. Die Hafenstraße brennt. Die Hafenstraße brennt. Licht an Loh. Wir werden niemals vor den großen Türmen, ja, wir werden ihre Hafenstraße strömen. Linke Autonome schmeißen Pflastersteine, verhängt sie endlich auf, die roten Schweine. Die Hafenstraße brennt. Die Hafenstraße brennt. Die Hafenstraße brennt. Die Hafenstraße brennt. Lichterloh.